Also ich bin ein sehr großer Bewunderer seiner Kunst. Diese ganzen Konzen wie Kasi und so, hat sich jemand darüber gesprochen? Nein, nee, die Polizei kooperiert. Ich habe mit niemandem kooperiert, okay? Ich bin damit die erfolgreichste Musikperson im deutschen Kosmos. Heute geht es mal wieder um Bushido. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich möchte über das Drogenproblem in der Deutschrap-Szene sprechen. Ein kurzer Blick in diese Musikrichtung reicht, um festzustellen, dass jeder Song von Rauschmitteln wie Kokain, Codein, Cannabis oder Tilidin handelt. Neben den Songtexten benennen sich die Künstler auch selbst nach speziellen Suchtmitteln, wie zum Beispiel Lil Xan über Young Dean bis hin zu Hustensaftjüngling. Sie benennen auch ihre Alben, Songtitel oder Songtexte danach. Die Künstler rappen offen über ihre Sucht, bringen dadurch jedoch eine Leichtigkeit in das Thema, was viele junge Leute beeinflussen kann. Ich möchte neben den Songs dennoch über die Rapper, ihre Suchtprobleme und den Weg dorthin reden. Ich werde deshalb von einigen Rappern berichten, die einer schweren Sucht verfallen sind. Einer der erfolgreichsten Deutschrapper Deutschlands, Samra. Der 28-jährige Rapper redet offen über seine Sucht, wie auch über seinen Entzug. Er arbeitete mit Capital Bra, Sido oder auch Bushido zusammen und hatte unzählige Nummer 1 Hits. Doch seine Karriere litt unter seinem riskanten Drogenkonsum und er rutschte durch die Musik immer weiter in sein Problem. Die Öffentlichkeit sowie der zu hohe Druck wurde ihm zu viel. Die Drogen versprachen ihm einen Ausweg. Cannabis, Schmerzmittel bis hin zu Kokain. Nach seiner Psychose entschied er sich für den Entzug. Einer der bekanntesten Sänger dieser Musikrichtung, Capital Bra. Der 30-jährige Rapper machte 2020 sein Drogenproblem öffentlich. Am meisten Probleme hatte er mit Tilidin, was er auch zum Teil in seinem Song namens Tilidin bekannt machte. Er kam bereits mit 15 in Kontakt mit diesem Opiat. Nach einer Zeit wurde es zu einer Hilfe, als alles besser und leichter zu überstehen. Er entschloss sich jedoch, einen Entzug zu machen und nicht mehr so viel über Drogen zu singen. Er wollte sie nicht weiter verherrlichen. Es gibt viele weitere Rapper im Rampenlicht, die jedoch ein ernstes Suchtproblem haben und es trotz ihrer Reichweite verharmlosen und normalisieren. Was dazu führt, dass viele junge Leute denken, sie müssen ihren Vorbildern nachmachen. Das Rampenlicht hat eher was mit diesem Problem zu tun als die Musikrichtung an sich. Dazu das Aufwachsen, da die meisten Musiker dieser Musikrichtung aus problematischen Familienverhältnissen kommen. Die Tatsache, dass ihr Drogenkonsum teils verherrlicht und normalisiert wird, ergibt sich eine Gefahr für jugendliche Fans, da sie sich erstrebenswert sehnen, danach ihren Vorbildern nachzumachen.